in the nightclub. Ned Stark, Boney Carb, Geralt von Riva, Robin Hood, Doc Shot, Meister Obi-Wan, Eowyn, Qui-Gon Jinn, Ritter Lancelot, Jon Snow, Ivanhoe und ein Donnergott. Komm, wir reiten in die Schlacht, feiern heute Nacht im Nightclub, na-na-na Nightclub. Edle Ladies, edle Lords, ihr seid außer Kord, darauf heben wir das Ohr. Let the party hit the floor. In the Nightclub, party in the Nightclub, raise your fist up, drink another pint. Dieser Club ist nur für Nights, du kommst hier nicht rein. Du stehst auf der falschen Seite, du kannst nicht vorbei. Dieser Club ist für die Helden der Nacht, denn wir sind nicht mehr dieselben nach der Schlacht. Ein paar Drinks in die Rüstung scheppern und wir tanzen auf den Thekenbrettern. Sag mir, kann es etwas Schöneres geben?